1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, Freitagnacht. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ja, wer gerne mit mir sprechen möchte, ganz egal über welches Thema, der möge bitte diese Nummer hier anrufen, 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. Und mein erster Anrufer heißt Charlie oder Carly. Hallo? Hallo. Ist das eine Frau, eine junge Frau, 17 Jahre alt? Genau. Wie sage ich, Charlie oder Carly? Carly. Carly. Ja. Carly, schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's denn bei dir? Es geht bei mir, dass ich halt vor einem Monat von zu Hause rausgeschmissen worden bin oder halt auch ganz viel Stress hatte und da es nicht mehr ausgehalten habe. Vor einem Monat? Ja, so anderthalb Monat kann man jetzt schon sagen. Und wo bist du jetzt? Ich wohne zurzeit bei meinem Freund und deren Eltern. Warum bist du rausgeschmissen worden? Weil sie halt zu Hause ganz viel Stress hatten und ganz viele Probleme hatten und... Was sind das für Probleme? Ja, meine Mama hat jetzt einen neuen Freund und sie interessiert sich halt nicht mehr für mich. Sie hat lieber ihren neuen Freund da, geht ganz oft, fährt ganz oft mit ihm im Urlaub und lässt mich alleine zu Hause und... Mhm. Ja. Hat deine Mutter noch andere Kinder? Ja, aber die sind alle schon älter, so erwachsen. Ach so, du und bist die Kleinste. Genau. Und dann hat deine Mutter dich vor anderthalb Monaten rausgeschmissen. Mit welcher Begründung? Weil ich nicht nach ihren Regeln gegangen bin, weil ich andauernd... sie war nie zu Hause, ich war nie zu Hause und dann hat es ja nicht mehr gepasst. Was wäre denn eine Regel gewesen, nach ihrem Geschmack, gegen die du verstoßen hast? Dass ich halt dann und dann zu Hause sein soll, obwohl sie selber nicht zu Hause war und... Wann denn? Um wie viel Uhr? Meistens in der Woche so 10 Uhr. Mhm. Und dann bin ich immer bis 11 oder 12 Uhr weggeblieben. Aber dann hat sie das doch gar nicht mitbekommen, wenn sie auch nicht zu Hause war. Nee, die hat mich halt angerufen und ja, dann war ich halt nicht zu Hause, wo sie angerufen hat. Ja, aber deshalb schmeißt man auch keinen raus. Nein, die hatten auch ganz viele Probleme. Ich war auch schon im Heim und weil seit meine Eltern sich getrennt haben und seit meine Mutter halt den neuen Freund hatte, hat sie sich komplett geändert. Die ist ganz anders geworden. Wie lange hat sie denn ihren neuen Freund? Ungefähr vier Jahre jetzt. Ach so, schon so lange. Ja. Sag mir doch mal, damit ich das noch besser verstehen kann, noch ein paar andere Probleme, wo ihr aneinander geraten seid. Ja, mein Ex-Freund. Sie mochte ihn überhaupt nicht. Und ich war halt damals halt noch ein Sturkopf und ich, ja, hab nur Scheiße gebaut. Also sie mochte den Ex-Freund nicht? Warum? Nein, gar nicht. Warum mochte sie ihn nicht? Weil ich dadurch halt mit den falschen Leuten zu tun hatte, mit ganz viel Alkohol getrunken und auch, ja, nur Scheiße gebaut. Kam nachts irgendwann erst nach Hause. Ja, okay, nachts nach Hause gekommen. Und was heißt noch Scheiße bauen? Ja, mal ein oder zwei Tage wegbleiben, ohne Bescheid zu sagen, nachts abhauen. Drogen? Habe ich mal probiert, aber nehme ich nicht. Ja, aber Alkohol war schon ein Thema. Ja, Alkohol war ein sehr großes Thema. Wie alt warst du da? Wo ich mit meinem Ex-Freund zusammengekommen bin, da war ich 15 Jahre alt. Ah ja. Klar, dass man sich als Mutter da schon dann Sorgen macht, ne? Wenn ja. Das Mädel so aus der Bahn läuft. Ja. Aber meine Mama war eh nie da und sie hat halt mehr Aufmerksamkeit für ihren neuen Mann und weil man... Hat denn der neue Mann auch bei euch in der Wohnung gewohnt? Wir haben bei ihnen in der Wohnung gewohnt. So, wir hatten... Ach so. Und wie hat der sich dir gegenüber verhalten? Ja, so, ich kenne ihn eigentlich mein ganzes Leben lang, weil er war damals mit meinem Vater beste Freunde. Mhm. Mhm. Und halt dadurch kennen sie sich. Und ja, und dann sind meine Mutter und er zusammengekommen. Okay, Frage war, wie er dich behandelt hat. Eigentlich ganz nett. Ich habe auch nichts gegen ihn. Und ich habe auch nichts gegen, dass meine Mutter mit ihm zusammen ist. Nur sie hätte mehr zu mir halten müssen und mehr Aufmerksamkeit auf mich haben müssen. Wenn du erstmal so eine Hitliste in Anführungszeichen sagen müsstest, was, sagen wir mal, gehen wir mal ganz nach oben. Was war die schlimmste Enttäuschung, die deine Mutter dir angetan hat? Die schlimmste Enttäuschung war, direkt nach meiner Eltern sich getrennt haben, hat sie sich halt, auf gut Deutsch gesagt, einfach nur verpieselt und ich durfte halt bei meiner hochschwangeren Schwester da sitzen und meine Mutter war auch nicht sehr lange weg und ich saß da mit 13 Jahren alleine und war total entsetzt. Und deine Mutter war auf der Rolle irgendwie? Ja. Feiern war, oder wo? Wo war sie? Bei ihrem neuen Freund. Ach so, so schnell ging das? Ja, direkt. Ich glaube, eine Woche nachdem meine Eltern sich getrennt haben, hatte sie schon ihren neuen Kerl da. Also, verstehe ich das richtig, das, was du dazu gesagt hast? Den Hauptvorwurf, den du deiner Mutter machst, ist, dass sie dich zu sehr vernachlässigt hat. Ja, zu sehr. Und auch noch direkt nach der Trennung, wo es ein Jahr richtig dreckig geht, bei den, wenn die Eltern sich trennen. So, jetzt hat sie dich aber rausgeschmissen, weil du dich nicht an die Regeln hältst. Und jetzt sitzt du bei deinem Freund. Genau. So, und weil. Du? Wie geht's jetzt weiter? Weiß ich nicht. Ich bin auch halt körperlich auch nicht stabil. Was heißt das? Ja, ich habe halt sehr viel abgenommen und ja, so gesehen hast du ein Essproblem? Ja, ein sehr großes. Was heißt das? Magersucht. Magersucht? Ja. Wie viel wiegst du denn? 45. Oh. Bei welcher Größe? Bei 62, 63, sag ich mal so. Mhm. Und letzten Monat habe ich nur noch 42 Kilo gewogen. Und seitdem ich jetzt bei meinem Freund und bei der Familie bin, habe ich halt wieder zugenommen. Mhm. Ein bisschen. Hast du denn in diesem einen Monat mal irgendwie Kontakt mit deiner Mutter gehabt? Ja, wir haben eigentlich regelmäßig Kontakt, aber das klappt einfach nicht mehr. Und ich also man macht sich Vorwürfe. Jeder wieder sieht in dem anderen entschuldigen und man hat sich gleich in den Haaren. Genau. Sowas. Mhm. Und ich kriege auch nirgendwo Unterstützung von meiner Mutter, so geldmäßig oder so. Ja, was machst du überhaupt? Du bist 17, Schülerin noch oder arbeitest du? Ja, Schülerin. Du bekommst gar kein Geld von deinen Eltern, also von, von deiner Mutter. Und gar nicht. Ein bisschen Geld braucht man ja schon. Woher kriegst du das Geld? Entweder ich muss meinen Papa fragen oder meine Mutter überweist mir vielleicht 5 Euro allerhöchstens oder 10 Euro und das war's auch. 5 Euro am Tag oder im Monat? Nein, wenn es drauf kommt, im Monat oder so. Ja, das ist ja dann gar nichts. Nee. Überhaupt die Rolle deines Vaters, deines leiblichen Vaters, wie ist die? Ja, der wohnt halt in England mit meiner Schwester zusammen. Ach so, der wohnt weit weg. Ja. Ist dein Vater auch Engländer? Nein, meine Mutter ist Schottin und mein Vater ist Deutsch. Ach so. Hm. Ja, jetzt ist die Sache aber sehr verfahren, ne? Ja. Und wie lange kannst du da bei deinem Freund wohnen? Ja, das weiß ich nicht, weil die sind halt auch geldmäßig halt nicht so gut dran, sag ich mal so. Ja. Und ich weiß nicht, ich fühle mich hier wohl, ist halt nur so, ich fühle mich auch irgendwo fehl am Platz, wie kann man das sagen halt. Oder dass du hast Angst, dass du den Leuten vielleicht ein bisschen lästig fällst, oder? Genau. Haben die denn genug Platz oder ist das auch eine kleine Wohnung? Das ist auch ein bisschen kleiner, aber ich und mein Freund schlafen ja zusammen so, wir haben keinen im Moment ein Zimmer. Ja. Wie alt ist dein Freund? 22. Und hat der schon eine Arbeit? Arbeitet der? Der macht auch noch Schule. Ach so. Was wäre denn dein Wunsch? Mein Wunsch wäre, dass ich entweder halt in so ein betreutes Wohnen komme, wo ich schon mal drin war. Ah, da bist du also auch schon trainiert in solchen Sachen. Ja, ich habe auch schon mal meine große Schwester gewohnt, weil ich halt zu Hause nicht klar kam, aber ich bin immer wieder nach Hause gegangen, weil meine Mutter mir immer wieder Versprechen gemacht hat, dass sie mich eingehalten hat. Okay, aber das könnte man doch dann versuchen einzufädeln mit dem betreuten Wohnen. Ja, nur ich muss halt warten, weil ich habe meinen Papa, weil mein Papa hat auch noch Sorgerecht über mich. Ja. Und ich muss warten, bis er den Antrag zurückgeschickt hat und das kann halt dauern. Aber du hast ihn, hat er den Antrag denn schon ausgefüllt? Nein, der ist noch nicht angekommen, deswegen. Ja, aber da kann man ja mal ein bisschen Dampf machen. Gott, England ist ja nun nicht weit weg. Das geht dann, kann man ja schnell arrangieren. Ja, ich habe ja Post schon weggeschickt. Nur wir telefonieren ja auch einmal in der Woche oder so. Mhm. Und der hat den Brief noch nicht bekommen. Na okay, also dann kommt er morgen. Wann hast du ihn weggeschickt? Vorletzte Woche noch. Ach ja, da stimmt doch was nicht. Und der ist immer noch nicht in England, da stimmt was nicht. Nee. Nochmal wegschicken, neuer Antrag, aber per Heilpost, ich weiß nicht, ob das geht nach England wahrscheinlich auch. Oder kannst du so ein Formular nicht mailen, dass er es da unterschreibt und dann eher zurückschickt? Also daran soll es ja nicht scheitern, das ist ja nicht das Problem. Mhm. So, das wäre das Ziel, dass du so schnell wie möglich in dein betreutes Wohnen kommst. Ja. Und kannst dich ja dann auch bei, dann kannst du deinen Schwiegereltern, in Anführungszeichen, kannst du ja auch sagen, vielleicht noch 2-3 Wochen oder einen Monat und dann bin ich weg. Und dann wäre das ja eine Lösung. Wäre schon eine Lösung. Nur ich brauche ja auch, ich suche halt Anlaufstellen, wo ich hingehen kann und mich beraten lassen kann, was mir halt von Geld her zusteht. Weil es kann ja nicht sein, dass meine Mutter halt das Kindergeld behaltet und dann ich halt nichts kriege. Und also in Sachen Beratung, wo du überall hingehen kannst und so, da können wir dir sehr gut helfen gleich, Carly. Ja, das wäre sehr gut. Da rufen wir dich gleich zurück. Noch eine Frage zu deinen Vorstellungen. So, du bist jetzt noch Schülerin. Welcher Stufe bist du? Ich gehe eine Berufsschule. Ja, mach halt meinen Hauptschulabschluss nach. Ach so. Und was ist dein Ziel? Was möchtest du gerne mal machen? Ich mache dann halt nächstes Schuljahr meine Ausbildung als Sozialhelferin. Ja, das ist doch ein guter Plan. Ja. So, das ist das eine. Das klingt alles gut. Bist oder warst du denn auch schon in ärztlicher oder psychologischer Betreuung wegen deiner Magersucht? Nein, das noch nicht so. Ich bin ja beim Arzt und da tut sich halt nichts. So, ich gehe da auch regelmäßig hin zum Arzt. Ja. Das hat sich aber erst letzte Woche festgestellt. Ich kriege jetzt so Nahrungsergänzungsmittel. Jeden Tag darf ich so eine kleine Flasche trinken, dass ich halt Hunger kriege. Ach so. Und gut, da kann meine Psychologin auch mal ein bisschen mit dir reden. Denn wenn du in der Tat an Magersucht leidest, aber das sagst du ja so. Ja, ich weiß es ja nicht, ob es so ist, weil mir wird auch schlecht nach dem Essen und ich esse halt auch ganz, ganz wenig so. Ich esse eigentlich viel zu wenig so. Erbrichst du dein Essen auch manchmal? Manchmal, das ist aber selten. Das ist meistens, wenn ich einen richtig schlechten Tag, wenn ich mich mit irgendjemand gestritten habe. Ja, okay. Ich mache mal hier keine Diagnose. Dafür ist meine Fachfrau zuständig im Hintergrund. Wir rufen dich jetzt wieder an, Carly. Das heißt, meine Psychologin, die Magdalena. Und dann wirst du versorgt mit den ganzen Informationen, die du gerne haben möchtest. Ja. Und sie wird dir auch noch ein paar gute Tipps geben, hoffe ich, in Sachen Therapie und was du in Sachen Essstörung machen solltest. Ja? Okay, ja. Meine Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere Nummer, unter der ihr uns erreicht. Und ich frage meine Regie, mit dem ich jetzt weitermache. Mit Michael. Michael ist 19. Guten Morgen, Michael. Hallo, Domian. Michael, um was geht's bei dir? Ich bin spielsüchtig. Ich spiele ein Online-Spiel. Vielleicht kennst du es, World of Warcraft. Ja, klar. Ja, und das spiele ich jetzt seit 3 Jahren. Und früher war es noch nicht so schlimm. Das ist jetzt seit knapp einem Jahr. Da spiele ich jetzt 12 Stunden am Tag. Also ich bin Student, ich habe die Zeit, aber ich mache mir halt ziemlich Sorgen. Also ich denke, ich habe auch schon den ersten Schritt gemacht, dass ich das erkannt habe, dass ich süchtig bin. Ja, du bist, lass mich mal fragen, du bist schon Student mit 19? Ja, geht. Was machst du? Was studierst du? BWL und Journalistik. Und da hast du 12 Stunden am Tag Zeit zu spielen und du hast deine Seminare, du musst über die Uni. Ja, ich gehe zu den Vorlesungen nicht hin, das ist es ja. Also du lässt das ganz schön schleifen. Ja, genau, mir ist das Spiel wichtiger. Ja, also 12 Stunden heißt für mich, dass du auspennst erstmal wahrscheinlich morgens und dann irgendwann mittags dich an den PC setzt und bis in die Nacht hinein spielst. Genau. So ungefähr. Mhm. Und das jeden Tag. Ja, genau. Wie sieht das mit sozialen Kontakten aus, Freunde, Freundin? Also ich wohne in einer WG. Und die Leute kriegen mich halt noch zu Gesicht, aber Freunde halt nicht mehr. Nee, völlig isoliert. Früher war das anders. Ja. Vor dem Abi habe ich 6 Stunden am Tag gespielt. Mhm. Da habe ich dann am Wochenende auch noch was gemacht mit meinen Freunden. Mhm. Aber seitdem ich jetzt studiere, ich wohne jetzt nicht mehr da, wo ich früher gewohnt habe. Ja. Ich wohne jetzt halt in dieser WG in Bremen. Ja. Ja. Und das ist dann von Jahr zu Jahr mehr geworden? Mit dem Spielen? Ja, was heißt von Jahr zu Jahr? Ich habe ja letztes Jahr Abi gemacht. Letztes Jahr im Frühling. Ja, aber 3 Jahre spielst du schon, sagst du. Ja, genau. Ja. Und davor, also bevor ich studiert habe, habe ich halt nur sechs Stunden am Tag gespielt. Da hatte ich dann halt auch noch soziale Kontakte gehabt. Ja, und das ist alles jetzt weg. Ja, genau. Aber du hast gerade gesagt, dir ist auch selbst schon klar, dass das weit über ein Hobby oder die Normalität hinausgeht, einer normalen Freizeitbeschäftigung, sondern dass das eine Sucht ist. Genau. Ich habe auch schon ziemlich viele Sachen ausprobiert, um einfach mal aufzuhören. Ja, was denn? Ich habe Ich habe zum Beispiel alle meine Charaktere gelöscht, die ich hatte. Aber ich habe es halt nicht mehr ausgehalten und habe dann diesen Service genutzt, dass man diese wiederherstellen kann. Kann man das nicht irgendwie blockieren, dass man es nicht wiederherstellen kann? Nee, das geht nicht. Und ich habe auch schon meinen Computer verkauft, aber dann habe ich mir nach einer Woche wieder einen neuen gekauft, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Ja. Also da sind von deiner Seite aus einige Anläufe schon passiert, da wegzukommen, aber das war nur von kurzer Dauer, das Ganze. Genau. Ja. Ist es so weit, dass du sagen würdest, ich schaffe das nicht alleine? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe auch schon überlegt, eine Therapie zu machen oder sowas. Mhm. Aber na, also weiß ich nicht, ich schäme mich dafür auch ein bisschen. Ja gut, also wie viele Leute haben irgendeine Sucht? Und ja. das ist auch eine wirkliche Erkrankung, auch in dem Sinne, auch wenn man spielsüchtig ist, also auch so, wenn es um Online-Spiele geht. Und wenn du 12 Stunden am Tag spielst, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, vielleicht hast du mir gar nicht so ganz die Wahrheit gesagt, ist das natürlich krass. Und alles, was du mir jetzt erzählt hast, klingeln bei mir die Alarmglocken. Du vereinsamst völlig, du vernachlässigst dein Studium. Ja, du hast kein anderes Leben mehr nebenher. Und da muss man was unternehmen. Und wenn du das von alleine nicht schaffst, und du hast ein paar Anläufe unternommen, finde ich das durchaus okay, beispielsweise mal zu einer Beratungsstelle zu gehen und sich zunächst mal zu beraten, wie man das am besten macht. Ob du eine ambulante Therapie machst oder was es da alles so gibt. Ja, also ich habe Kontakte, aber dieses halt nur über Teamspeak, womit ich mit Leuten halt reden kann. Also ich sitze nicht ganz alleine vorm PC und mache gar nichts. Ich rede halt auch mit den Leuten, mit denen ich spiele. Ja gut, aber das ist alles innerhalb des Spiels. Ja, ja, aber es geht nicht nur ums Spiel. Ja, ja. Aber du kannst das ist jetzt Spitzfindigkeiten. Damit versuchst du es ein bisschen zu relativieren, aber letztendlich kannst du die Sache nicht sein lassen und darum geht es. Ja, was heißt, also, ich würde nicht sagen, ja, ich habe auch schon Freunde nicht, aber sehr gute Bekanntschaften gemacht durch dieses Spiel, die ich. Warum ruderst du gerade zurück? Du versuchst es gerade schön zu reden. Am Anfang hast du anders gesprochen. Ja. Du hängst in dem Kram drin und du musst da rauskommen. Ich glaube, das Spiel beherrscht dich und nicht du das Spiel. Und also würdest du schon sagen, dass dieses Spiel wie eine Drogensucht ist? Finde ich ja. Und ist es vielleicht jetzt auch noch in der Anfangsphase, wo du noch gut eingreifen kannst oder mit einem entsprechend geschulten Menschen kannst du das schaffen? Wenn du es noch ein Jahr machst oder noch 2 Jahre, wird es noch schwieriger, viel schwieriger. Außerdem vernachlässigst du dein Studium komplett. Wir werden dir jetzt noch ein paar Anlaufstellen geben, wohin du dich wenden kannst. Und dann rate ich dir, das auch wirklich zu tun. Alles klar, danke schön. Michael, wir melden uns gleich bei dir. Leg auf und wir rufen gleich wieder an. Alles klar. Okay, viel Glück, tschüss. Danke, tschüss. Und hier ist Ursula, die ist 64. Guten Morgen, Ursula. Ja, guten Morgen. Morgen, Ursula. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Jetzt weiß ich nicht, ob ich das richtig habe. Ich rufe deswegen an. Ich habe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch deine Sendung gehört und bin aber zu spät eingeschaltet und habe nur den Rest gehört, wo du einer Anruferin geraten hast, sich eigentlich davon zu trennen, die eine Telefonbeziehung hat. Und ich habe eigentlich das gleiche Problem. Ich telefoniere seit mehr als fünf Jahren mit einem Mann. Und das fast täglich. Und du hast diesen Mann noch nicht gesehen? Ich habe ihn noch nie gesehen. Du hast ihn noch nie gesehen. Wie? Ich weiß nicht, wie alt er ist. Was sagt er denn, wie alt er ist? Da redet er sich immer raus. Er sagt es nicht. Wie klingt die Stimme? Was würdest du so sagen? Die Stimme klingt zwischen 40 und 80. Ach so. weites Spektrum. Wie bist du denn überhaupt an diesen Mann rangekommen und wie habt ihr beiden euch entdeckt? Ja, das ist jetzt das andere Problem. Ich war angestellt bei einer Partnervermittlung. Ach. Mhm. Aber also, angestellt hast du gearbeitet? Ich habe dort gearbeitet. Ja. Das ging bei uns über telefonische Kontakte. Also wir haben nicht irgendwie Kontakte zu den Kunden gehabt, sondern wir haben das nur vermittelt. Ja. Und da hat ja einfach einmal angerufen. Mhm. Und wir haben, unsere Vermittlung ging einfach so, wir haben immer gefragt, was suchen Sie? Mhm. Freundschaft, mhm. Heirat. Also hast du den quasi dienstlich angerufen? Der hat bei uns angerufen. Genau, du hast quasi ein dienstliches Gespräch mit dem geführt. Genau. Da ging es aber gar nicht um deine Person. Nein. Sondern er wollte eigentlich eine Frau suchen und finden. Nein, und wir hatten unter anderem, das war so, wie soll ich sagen, ein Graubereich. Wir haben natürlich auch Pärchen vermittelt. Mhm, ja. Mhm. Also wir haben vermittelt für... Na, was suchte er denn? Das wollte ich gerade sagen. Also Wir haben vermittelt für Sexkontakte, für Freundschaft, für Heirat oder sonst irgendwas. Ja. Unter anderem. Und auch Pärchen. Ja. Und das war so nicht mein Ding. Und der hatte angerufen, hat nachgefragt, ob wir auch Pärchen vermitteln. Da habe ich sehr etwas gezögert, weil mir das irgendwie gegen den Strich ging, aber andererseits war es unser Geschäft. Ja? Genau, es war für dich ja egal. Du hast ja nur deinen Job getan da. Also genau. Er wollte Sex mit einem Pärchen haben. Ja, und er hat dann angegeben sein. Und er hat dann gemerkt, dass ich gezögert habe und hat dann immer wieder angerufen. Ja. Und so ist euer privater Kontakt zustande gekommen? Ja, und dann irgendwann, ich weiß nicht warum, ich habe das nie gemacht, bei all den anderen nicht. Ich habe ihm dann, er wollte meine private Telefonnummer und die habe ich ihm gegeben. Verstehe. Das ist ja skurril. Da arbeitest du in so einer Partnervermittlung, die auch so Sexkontakte vermittelt und dann gerätst du an diesen Mann oder auf diesen Mann. So. Du arbeitest aber nicht mehr da. Nein. Nein. Du bist jetzt aus dieser Firma raus. Ja. Jetzt telefonierst du 5 Jahre mit diesem Mann. Was redet ihr denn immer miteinander? Wir reden über, wenn man so will, über Gott und die Welt. Und wir reden natürlich, wir haben auch erotische Gespräche. Das heißt, es gibt auch Telefonsex? Wenn man das so will, ja. Ja, also man... Und da frage ich mich jetzt, ich habe das immer wieder, denke ich, bin ich eigentlich normal? Ach ja. Ich hab Probleme damit. Ja, ach weißt du, was... Weil wir sprechen über Dinge, ich sage ja, ich bin jetzt 64 Jahre alt, also... Hm. Redet ihr jeden Tag eigentlich miteinander? Fast jeden Tag. Und jeden Tag auch über Sex? Auch. Ich muss jetzt mal ganz, ganz indiskret fragen, geht das dann so weit, dass ihr euch beide, du und er, an der anderen Seite dann auch selbst befriedigt während des Gespräches? Er ja, ich nicht. Erregt dich denn das Gespräch? Bitte? Erregt dich das Gespräch denn auch? Nein. Nein? Und warum machst du es denn dann? Weil ich einfach auf diese Stimme irgendwie fixiert bin. Ach so, das heißt, im erotischen Sinne interessiert dich das gar nicht? Nein, ich Du magst nur gerne mit dem Mann sprechen. Ich mag mit dem einfach sprechen. Und deswegen frage ich mich manchmal, wirklich, bin ich noch normal? Ja. Weil wenn du... Nee, lass mich, deswegen, das muss ich richtig verstehen. Das heißt, du lässt dich auf diese Sexgespräche nur ihm zuliebe ein. Ja. Von deiner Seite aus würdest du gar nicht damit anfangen? Nein. Ah, ich verstehe. Bist du denn in die Stimme ein bisschen verliebt von ihm? Ich bin in die Stimme verliebt. Bist du auch in das verliebt, was die Stimme dir sagt, so wie er als Typ rüberkommt? Ihr redet ja viel. Wir reden sehr viel. Wir reden oft 5-6 Stunden in der Nacht. Ja? Bist du verliebt in das, was du von ihm erfährst? Nein, ich bin einfach in die Stimme verliebt. Nur in die Stimme? Ja. Der könnte dir auch das Telefonbuch vorlesen, das wird dann reichen, oder wie? Mhm. Ah, verstehe. Möchtest du diesen Mann denn mal sehen? Das möchte ich sehr gerne. Ah. Aber das wird er irgendwo immer ab. Ja? Du hast das schon vorgeschlagen. Ja. Das könnte natürlich eine herbe Enttäuschung sein. Er hat vielleicht eine tolle Stimme und dann siehst du jemanden, der dir überhaupt nicht gefällt. Ja, das mag durchaus sein. Und das ist ja das Problem. Ich habe ihn auch schon gefragt. Ich habe gesagt, okay, hast du Angst davor? Ich meine, er weiß, wie alt ich bin. Ja? Nach dem, was er damals angegeben hat bei der Vermittlung, mhm. wäre der rund 12 Jahre jünger wie ich. Ja. Ja. Und aber er geht nicht drauf ein. Was ich nicht verstehe, ist, wenn du sagst, dass du eigentlich nur an der Stimme interessiert bist, gar nicht mal das, was er sagt, sondern wie er es sagt, warum willst du den dann überhaupt kennenlernen? Ich möchte ihn einfach, weil der in seiner Stimme, er kann spielen mit seiner Stimme, ja. Könnte es sein, dass du vielleicht doch denkst, ich könnte mich in diesen Mann vielleicht sogar verlieben, wenn ich den dann real sehen würde? Vielleicht, ich weiß es nicht. Weil die Stimme schon mal die Tür öffnet. Die Stimme öffnet die Tür und ich bin... So, jetzt hast du das immer wieder vor... Wie oft hast du das schon vorgeschlagen, sich mal zu treffen? Ach, x-mal. X-mal. Und jedes Mal, sag mal, was sind denn so seine Standard... ja, Entschuldigung, das nicht zu tun oder Ausreden? Nein, wir haben gesagt, okay, nee, er geht drauf ein, wir treffen uns mal irgendwie auf der Mitte. Deswegen, ich sag nochmal, bin ich da drauf gekommen, als diese Dame da von Dienstag auf Mittwoch das gesagt hat. Sag mir mal, verstehe. Sind etwa 400 Kilometer, ja. Er nimmt dann die Ausrede, es ist so weit und was weiß ich was. Okay. Und wenn du ihm die Pistole auf die Brust setzt und sagst, ach egal, dann komme ich setze mich in den Zug und komme in deine Stadt. Was würde er dann sagen? Nein. Nein. Das würde er nicht wollen und das würde ich ihm auch nicht irgendwie zumuten, ja? Gibt er denn vor, Single zu sein, also alleine zu sein? Er ist alleine. Wollen wir das mal glauben? Wissen wir ja nicht. Du bist aber alleine. Ich bin alleine. Du bist allein, ja. Ja, der kann dir, Ursula, ich sag das so, ich meine, der kann dir ja alles Mögliche erzählen. Man weiß es ja nicht. Vielleicht hat er eine Familie mit vielen Kindern und einer Ehefrau und weiß ich was. Ja, aber gut, dann könnte er auch nicht unbedingt nächtelang mit mir telefonieren. Weiß man es, wie die Leute so leben und... Also, du hast gerade die Frage gestellt, bin ich eigentlich normal oder ist das normal? Ich frage mich, bin ich noch normal? Weil ich bin normal eine Person, also... Ich will ja sagen, was ist schon normal? Normal ist es vielleicht nicht. Normal wäre, da würde man sagen, Mensch, wir verstehen uns gut und du hast eine schöne Stimme, wir treffen uns jetzt mal. Das wäre wahrscheinlich eher normal. Aber es ist auch nicht immer schlimm, wenn man unnormal lebt. Das ist auch nicht schlimm. Es kommt immer darauf an, auf die Grenzen und wie unnormal das ist. Die Grundfrage ist in diesem Fall, Ursula, fühlst du dich dabei wohl und sagst, das ist okay oder wird es dir allmählich doch unangenehm? Nein. Manchmal denke ich, ja, ich nehme mir dann oft mal vor, okay, wenn er jetzt anruft, ich nehme nicht ab. Ich habe auch oft, stelle ich das Handy aus oder sonst irgendwas. Und dann nehme ich mir das hundertprozentig vor und es ist einfach. Und dann kannst du nicht und dann gehst du doch ran. Das ist das, was ich damals bei deinem letzten Gespräch da gehört habe. Er weiß, auf welchen Knopf er drücken muss und dann mache ich es halt doch. Bist du denn eigentlich so ein bisschen wütend auch auf den, dass der sich dir entzieht? Das heißt, dass der immer sagt, ich will nicht, dass wir uns treffen? Nein, er sagt nicht, ich will nicht, dass wir uns... Na gut, aber er macht's ja nicht. Bist du darauf sauer? Deshalb sauer? Nein. Nein? Du bist doch auch ein schwierig zu verstehen. Da bist du auch nicht sauer. Was für ein Gefühl hast du denn, wenn du an diesen Mann denkst? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Möchtest du? Der kann mit seiner Stimme sowas von spielen und sowas von... lieb und zärtlich sein. Ja, der kann dich verzaubern mit der Stimme. Und da schmelze ich irgendwo dahin. Ja. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt kann man das noch 5 Jahre so weitermachen. Nein, das will ich einfach. Deswegen, ich habe den Mut gehabt, deswegen, weil diese Dame, ich wollte dich eigentlich bitten, wenn du ihr vielleicht meine Telefonnummer geben kannst, dass sie mich mal anrufen kann. Weil das, was ich mitgekriegt habe, war ja, dass sie eigentlich eine ähnliche Beziehung hat. Also mit jemandem. Das können wir gerne machen, Ursula. Gar kein Ding. Wenn du in so einem Zwiespalt bist, hört es sich ja fast beinahe für mich so an, als wäre es auch besser für dich, wenn du das beenden würdest. Ja, und das kann ich nicht. Das kannst du nicht. Eigentlich, wenn du es frei entscheiden könntest, würdest du es beenden. Ja, aber andererseits muss ich das, na gut, ich muss jetzt noch dazu sagen, ich würde es vielleicht beenden, aber ich habe im letzten Jahr, du musst mich ja auch entschuldigen, wenn ich vielleicht manchmal ein bisschen undeutlich spreche, ich habe im letzten Jahr 3 Hirnoperationen gehabt und war 5,5 Wochen auf der Intensivüberwachung im Krankenhaus und anschließend in der Reha. Ja. Und ich weiß auch nicht, wie lange ich noch leben werde. Ach so. Was für eine Erkrankung hast du denn? Also ich habe diese Blutung, ich habe Bluthochdruck und dann habe ich noch ein Blutgerinnungsproblem. Ja. Das heißt, ich brauche dann Blutübertragung oder sonst irgendwas. Ah. Und dann denke ich manchmal einfach, was soll's? Ja, okay. Dann, das verändert die Situation schon. Dann würde ich auch denken, was soll's. Dann würde ich das auch so sehen. Aber dein Wunsch war ja auch, sehr gerne mit der Hörerin in Kontakt zu kommen. Ja, das war mein großer Wunsch. Das, einfach jemanden anders auch mal kennenzulernen, die vielleicht eine ähnliche Problematik hat. Okay, Ursula, das biete ich dir an. Wir stellen den Kontakt her und dann könnt ihr beiden Frauen euch ja mal ausführlicher über das ähnliche Problem unterhalten. Einverstanden? Das wäre ganz lieb, ja. Sehr gut. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall von Herzen gute Besserung. Dankeschön. Alles Gute von Herzen. Auf Alles Wiederhören. Gute. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben. Wer ist jetzt hier da? Wer ist jetzt hier dran? Sandra, 24, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Sandra. So. Ja. Hallo. Hallo, was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich lerne immer die falschen Männer kennen. Ach, du Armes. Ja. erzähl mal, wie kommt's oder was sind das für Männer? Also, das sind Männer, ja, die gefallen mir auf Anhieb. Wie sehen die aus? Ja, meistens blond. Natürlich. Groß. Groß, genau. Breite Schultern. Ja. Ja. Blaue Augen. Ja. Ja. Ja, sagt sie schon ganz... Ganz schwach. ja, das genau, das ist so der Typ Mann, worauf ich eigentlich stehe. Ja. Und kein schlechter Geschmack. Ja. Ja. Ja, und dann trifft man sich und dann stellt sich heraus, es ist entweder ein Arsch. Ja. Oder er ist schwul. Ja, das stellt sich, also das denke ich mir dann nur. Kann auch sein, ja. Ja, oder er ist belegt, ne? Er hat eine Freundin. Ja, das ist mir auch schon oft passiert, dann wurde mir aber angeboten, eine Affäre zu haben. Ach so, ja. Die wollten dich dann nur als Sexobjekt missbrauchen? Ja, genau. Du und aber wolltest ihnen dein Herz schenken und nicht nur in die Kiste mit denen steigen? Ja, genau. Du bist 24 Jahre alt. Gab es noch kein Mal eine glückliche Zeit mit so einem blonden Hünen? Doch, klar. Ich war vorher 2,5 Jahre und danach 1,5 Jahre in Beziehung. Und die waren gut? Die waren gut, ja. Ist doch schon mal was. Ja, das ist schon mal was. Kann nicht jeder sagen. Ja, aber mit 24 denkt man ja schon ein bisschen weiter und ich habe das Gefühl, ich lerne einfach nur noch die falschen Männer kennen. Ja, aber du musst ja jetzt noch nicht so an dein Rentenalter denken. Nein, aber ich kann mich auch irgendwie nicht mehr so verlieben, sag ich mal. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich treffe einen Mann und denke, ach, der ist sowieso ein Arsch. Habe ich gar keinen Bock drauf, sag ich ab. Wann hast du denn deine letzte Affäre gehabt? Ich habe immer noch eine Affäre. Ach so, du hast eine Affäre mit genau so einem Mann am Laufen gerade. Ja, schon länger, seit ein halbes Jahr. Wie alt ist er? 25. Und der will auch nur eine Affäre haben? Ja, er sagt, er findet meine Einstellung gut. Also ich rufe ihn auch nur an. Ich sag, es geht meine Spielregeln. Ja. Und dann sage ich, er kann auch wieder gehen. Ja, aber im Grunde genommen willst du auch was anderes. Klar, aber ich weiß, dass das nicht der Mann wäre. Ach so. Vielleicht denkt der auch, ne? Die wäre es schon, aber die will ja nichts anderes von mir. Nee, Männer, also die Männer, die ich kennenlerne, denken nicht so. Leider. Was lernst du für Männer kennen? Ich weiß es nicht, ehrlich. Wann warst du das letzte Mal glücklich? Wie lange liegt das zurück? Ja, fast 1,5 Jahre. Mhm. Ja, und wir haben uns, also ich habe mich nur getrennt wegen jemand anders. Hm. dann eigentlich stehen gelassen hat. Ja. Und dann, jetzt, seitdem bin ich alleine. Und dann habe ich nur die falschen Männer kennengelernt. Diese Affäre, die gerade am Laufen ist, ist das die einzige Affäre oder gibt es nebenher dann noch mehr andere blonde Männer? Ich hatte noch eine Affäre gehabt. Ja. Die von beiden nicht. Ich dachte, ja, Frauen können auch mal anders. Ja, ja, und das habe ich dann so erstmal laufen. Nur bei dem anderen waren halt Gefühle da. Das war der, von dem ich mich dann auch wegen der Beziehung getrennt habe. Ach so. Wie wär's denn mal, wenn du dein Beuteschema ein bisschen vielleicht veränderst? Ja, es gibt doch auch sehr attraktive schwarzhaarige Kerle. Ja. Braune Augen, maskulin. Also ich stehe nicht auf die Südländer. Also nichts gegen Südländer, ist ja schön und gut, aber... ist nicht so dein erotisches Spielfeld. Nee, überhaupt nicht. Ja, also Sandra, ich glaube, dass man natürlich nicht alle blonden Männer, so wie du sie beschreibst und toll findest, über einen Kamm scheren kann. Nein, das auf keinen ich Fall. Glaube, aber ja, ich glaube, wenn man dann ein paar Mal jemanden kennengelernt hat, ja, der das Klischee so erfüllt, ist man natürlich frustriert und sauer und denkt, ich krieg gar keinen mehr ab. Ja. Ich bin ganz sicher, dass du einen sauguten Kerl abkriegst. Man muss halt oftmals sehr geduldig sein. Das bin ich nicht. Ja, das muss man sein. Es ist, das habe ich ja hier auch schon so oft gesagt, es ist in der Liebe so eine schwierige Angelegenheit. Manchmal dauert das Jahre, ehe man die richtige Person findet. Ja, aber dann bin ich aber ganz frustriert, wenn ich so viele Jahre alleine bin. Naja, du bist ja nicht allein, du hast ja deinen Lover im Moment. Ja, aber es wäre auch mal schön, so zum Einschlafen im Arm nehmen, natürlich, das habe ich ja nicht. Ich sage ja direkt einfach, er kann gehen, ne? Sandra, jammern nutzt nichts. Das nutzt überhaupt nichts. Man muss einfach am Ball bleiben, man muss mit wachem Auge durch die Welt gehen, man muss auch aktiv sein und man darf sich nicht zurückwerfen lassen, wenn man zum 10. Mal irgendwie in die Niete gezogen hat. Also, beim 11. Mal zieht man vielleicht das Glück los. Ja, also ich bin aktiv, so ist das nicht, aber ich sag mal, wenn mir ein Mann gefällt, ich würde ihn niemals ansprechen. Warum nicht? Weiß ich nicht. Siehst du, da können wir schon mal was ändern dran. Wenn du einen Mann demnächst richtig gut findest, dann gehst du hin und sprichst den einfach an. Ja, würde ich sagen, was machst du hier? Ja, und wenn es so ein blöder Spruch ist, ist besser als kein Spruch. Ja. Ja. Ja. Was machst du sonst so im Leben? Außer Männer angucken. Ja, was mache ich sonst so im Leben? Ich gehe jetzt viel zum Sport, weil ich da denke, vielleicht lerne ich da den Mann kennen. Sehr gute Idee. Sehr gute Idee, ja. Geh auch in einen Schwimmverein, da sind gut durchtrainierte Kerle. Ja, aber ich glaube, dann könnte ich mich gar nicht mehr konzentrieren. Guckst du den Jungs immer auf die Badehose, ne? Na, aber nur von hinten. Und was machst du vom Beruf? Ich arbeite im Krankenhaus. Ah, das heißt, da kommst du auch mit vielen Leuten zusammen. Ja, das stimmt. Ja. Aber so Ärzte und so ist ja auch so eine Sache. Ja, aber es gibt doch so manch einen süßen, schnuckligen Assistenzarzt, oder? Natürlich, die gibt es. Liebe Sandra, also du musst einfach nur weitermachen. Also ich glaube, ich bin da ganz optimistisch, dass du bald glücklich sein wirst und all den Frust vergessen hast. Ich hoffe es. Ja, ich hoffe es. Dann rufe ich im halben Jahr nochmal an. Ja, dann genau. Dann ich mich. Genau. Genau, dann ruf mich nochmal an und gucken wir weiter, ob wir einen neuen Trick finden. Ja, okay, machen wir. Alles Gute, Sandra. Toi, toi, toi. Dankeschön. Tschüss. Danke. Tschüss. Und hier ist Guido und Guido ist 38. Guten Morgen. Ja, hi. Guten Morgen. Hallo. Domian. Hallo, Guido. Ja, ich möchte vor allen Dingen von meiner Zeit berichten im Internat. Ich war viele Jahre in einem katholischen Internat. Und dort gab es also auch sexuelle Übergriffe von Seiten des Erziehers. Wie alt warst du, als du in diesem Internat warst? Ich war von meinem 13. bis zu meinem, oder von meinem 12. bis zu meinem 14. Lebensjahr im Internat. Ja, also 2 Jahre so. Ja. Ungefähr. Mhm. Und auch dort gab es sexuelle Übergriffe, über die wir so viel hören im Moment. Exakt. Das gab es bei dir auch. Das gab es bei mir auch. Das fing also damit an, dass der Erzieher wollte, dass ich jeden Morgen bei ihm dusche. Mhm. Ich weiß, dass er mich also auch beobachtet hat dabei, das war Rumpfummeln an Körperteilen, Brustwarzen. Hast du denn mit ihm dann geduscht? Nein, ich habe nicht mit ihm geduscht, sondern ich weiß, dass er mich dabei beobachtet hat. Während du alleine geduscht hast? Während ich alleine in seiner Wohnung geduscht habe. Ach so, du musstest dann in seine Wohnung kommen. Exakt, er hat mich jeden Morgen um 6:45 geweckt. Das ist ja auch schon verrückt, was haben denn die anderen Jungs gesagt? Die fanden das auch sehr merkwürdig und haben das zum Teil also auch dem bischöflichen Leiter der Schule gemeldet. Also es war ein konfessionelles Internat, ein katholisches. Exakt. Aber erzähl erstmal weiter, war das auch ein Geistlicher, der Erzieher? Ja, das war auch so ein Ordensbruder. Ja, dann hast du bei dem in dessen Wohnung geduscht. Exakt, die war genau neben unseren Schlafsälen. Und dabei hat der dich beobachtet? Ja, das weiß ich, weil er wollte, dass die Tür offen gelassen wird, damit die Feuchtigkeit herauszieht. Und das hat er also genossen. Er hat mir an den Brustwarzen herumgefummelt. Er hat Moment mal, hast du gesehen, wie er dich beobachtet hat? Ja, ich habe ihn neben der Tür habe ich ihn gesehen, wie er reingeguckt hat und wie er mir dann ein Handtuch gereicht hat und ähnliches. Und wann hat er dir an den Brustwarzen herumgefummelt? Das war so nach Belieben, wie er es gerade für richtig gehalten hat. Also nach diesem Duschvorgang oder wann? Zwischendurch. Er wollte, dass ich meine ganze Freizeit bei ihm... Ach so, du hattest öfters dann Privatkontakt mit dem? Absolut. Ich war die ganze Freizeit, während meiner Schulzeit war ich bei ihm. Und da hat er auch großen Wert drauf gelegt und dann hat er mit mir Gespräche geführt über Sexualität, was man halt mit 14 so liest, Bravo, Pop, Rocky und ähnliches. Dann hat er mit mir über Selbstbefriedigung, über Länge des Penises und ähnlichen Dingen hat er geredet. Ja. Und hatte auch Kinderpornografie und hat dann erzählt, die Kinderpornografie hätte er anderen Schülern weggenommen, was das für eine Sauerei wäre. Hat er dir diese Pornografie gezeigt? Ja, er hat mir die gezeigt. Kam es zu sexuellen Handlungen? Sexuelle Handlungen rein nicht, weil ich habe den Vorfall dann öffentlich gemacht. Also er hat, das Heftigste war, dass er dir an die Brust gefasst hat? Exakt, richtig. Und mich eben mir ans Knie gefasst hat, das war im Prinzip das Schlimmste. Hat er sich befriedigt in deiner Anwesenheit? Nein, das hat er nicht. Aber der Hauptpunkt ist jetzt noch, und deshalb habe ich auch an sich angerufen. Das ist, nachdem ich den Vorfall öffentlich gemacht habe, jeder Erzieher Bescheid wusste, der bischöfliche Leiter Bescheid wusste. Du hast es damals öffentlich gemacht? Ja, exakt. Mit 14 Jahren. Hast du es deinen Eltern auch gesagt? Ja, das habe ich ihnen auch erzählt. Wie haben die Eltern darauf reagiert? Ja, das ist es im Prinzip. Es hat mir kein Mensch geglaubt. Der bischöfliche Leiter der Schule hat gesagt, es wäre unmöglich, ein Ordensbruder würde so etwas nicht tun. Und hat gesagt, er hätte den Ordensbruder auf Herz und Nieren geprüft. Das wäre also nicht der Fall gewesen. Ich müsste die Schule verlassen, weil bald wäre Heimfahrtswochenende. Und es wäre ja undenkbar für die Schule, wenn die Kinder nach Hause fahren, mit einem solchen Vorwurf in den Ohren, was die Eltern dann mit der Schule machen würden. Das wäre für ihn unvorstellbar. Und meine Eltern mussten mich dann abholen. Und meine Eltern haben mir also nicht geglaubt und haben mich dann also als Rufmörder dargestellt, dass ich das Leben eines Erziehers vernichten wollte. Und ein schwuler Erzieher könnte sich ja quasi das Leben nehmen. Das war 1985 war das. Was und noch gar nicht so lange her ist. Was noch gar nicht so lange her ist, richtig. Nur es geht mir darum, dass man nicht nur bei den Jugendlichen denkt, was ist damals im Internat passiert, sondern auch, wie waren die Reaktionen mit den Eltern oder bei den Eltern zu Hause und wie werden die Kinder dort versorgt. Und das finde ich extrem wichtig. Wie meinst du, wo werden die Kinder wo versorgt? Wie meinst du? Zu Hause? Wenn sie dann zu Hause sind, gehen die Eltern mit diesen Fällen um. Ja. Wie unterstützen sie die Kinder? Ja. Denn ich stand völlig alleine da. Ich glaube das auch. Das gehen wir noch ein paar Jahrzehnte zurück, als das ein noch größeres Tabu war, in den 60er Jahren zum Beispiel. Ja. Wenn da zu Hause jemand das erzählt hat, hat er vielleicht eine gescheuert bekommen und halt den Mund, hat man gesagt. Und das war es dann. Exakt. Ja. Aber auch für mich war es damals eine schwierige Zeit. Und ich möchte hier über den Sender auch nochmal alle Leute motivieren, jetzt zu den Leuten der Kirche zu gehen, zu den Ombudsmännern oder auch zu freien Leuten zu gehen und dort solche Fälle anzuzeigen. Genau. Also ich finde, Es waren ja nicht nur kirchliche Institutionen, wo es passiert ist, sondern auch in einem anderen Rahmen. Ich finde auch, je mehr Menschen den Mund aufmachen, desto größer ist einfach die Chance, dass so etwas nie wieder passiert. Ja, das sehe ich exakt genauso. Wie lange hast du das damals so mitgemacht, bis du dann jemandem was gesagt hast? Das war ein halbes Jahr in etwa. Mhm. Was hast du denn da so als 12-, 13-Jähriger gedacht? War dir das schon klar, dass hier irgendwas ganz schief läuft? Oder hast du eine Weile, warst du dir nicht so sicher und hast gedacht, na, ist okay noch? Und ja, ich dachte erst eine Zeit lang, es ist okay. Und ich habe darüber nachgedacht, dass es eventuell auch meine Schuld ist. Mhm. Und übrigens denken das ganz viele, dass es die eigene Schuld ist. Und das macht die ganze Sache so tragisch. Exakt. Mhm. Exakt. Natürlich. Und das wurde mir später auch von meinen Eltern so mitgegeben, dass es meine Schuld ist, dass ich die Nähe des Bruders gesucht hätte und ähnliches. Mhm. Und wann war dir denn klar, das ist absolut nicht in Ordnung? Das war, als ich die Sache zur Meldung im Prinzip gebracht hatte. War da noch vorher irgendetwas Besonderes vorgefallen? Ja, er hatte mich dann die ganze Zeit lang aufgelauert. Mhm. Und hat mir ständig nachgestiegen, weil er wollte, dass ich die Freizeit mit ihm verbringe und mit niemand anderem. Weil ich damals auch gerade sitzen geblieben war und auch ein Stück weit ein Außenseiter war in der Gruppe. Was heißt nachgestiegen? Er hat mich aufgelauert, wo ich mich mit meinen Freunden getroffen hatte in der Schule. Mhm. Und wenn wir mal eine rauchen waren um die Ecke, dann stand er da ständig und hat sich aufgeregt und hat gesagt, ich sollte wieder ins Haus kommen. Und da wurde es dir zu viel? Da wurde es mir definitiv zu viel, weil er mich dann also auch massiv unter Druck gesetzt hatte. War dieser Mann anfänglich auch sehr freundlich zu dir? Absolut. Ja, damit hat er dich gelockt? Damit hat er mich gelockt, exakt. Er war sehr freundlich, er hat mir auch mal seine Uhr geliehen. Mhm. Und hast du am Anfang den auch interessant gefunden? Ich fand es schön, dass sich jemand besonders um mich gekümmert hat. Ja klar, ich sage es gar nicht mit Vorwurf, das kann ja durchaus sein, wenn man 12, 13 ist und da ist so ein Pater oder was immer der da war und der weiß viel, der kann einem interessante Sachen erzählen und man fühlt sich geschmeichelt, dass der sich für einen interessiert. Das sind schon so Lockmittel. Der hatte eine riesige Videothekensammlung mit allen James-Bond-Filmen und als 13-Jähriger, ja, klar. Man findet das irrsinnig toll. Mhm. Und das hat er gezielt als Druckmittel eingesetzt und na, wenn ihm das recht war, dann durfte ich abends um 11, 12 zu ihm kommen und durfte dann noch einen James-Bond-Film gucken. Und das war natürlich irre in meinem Alter. Hast du denn mitbekommen, dass mit anderen Jungs, bei anderen Betreuern auch irgendwas Ähnliches passiert ist? Nein, ich persönlich nicht, weil ich auch nicht lange genug dort war. Mhm. Weil in jüngeren Klassen oder in früheren Klassen waren die Leute von Ordensschwestern betreut. Mhm. Die unter Umständen auch nicht besser waren? Die haben geschlagen, das war's. Ja, da haben wir auch schon andere Sachen gehört, dass die auch sexuell übergegriffen haben. Okay, davon weiß ich nicht. Aber was ich gehört habe, nachdem ich den Fall mehr oder weniger vorgetragen habe, im Ombudsmann der Kirche im Bistum, habe ich gehört, dass es also auch noch mindestens einen anderen Fall gibt, der die Sache schon gemeldet hatte. Mhm. Und der Ombudsmann wird versuchen, uns beide zusammenzubringen, damit wir dann gemeinsam über unsere Erfahrungen sprechen können. Wie findest du, wie bewertest du die aktuelle Reaktion der katholischen Kirche auf all diese furchtbaren Vorfälle und Vorwürfe? Ich habe da eine ziemlich ambivalente Meinung zu. So richtig ran wollen sie nicht. Worauf sie beharren, ist ja immer noch, dass viele Untersuchungen erst kirchenintern vorgenommen werden können oder sollten. Ich denke, der Papst Ratzinger ist ein absolut hochintelligenter Mann, ein Top-Theologe, mit Sicherheit sogar. Nur die katholische Kirche muss aufpassen, dass sie den Zahn der Zeit nicht verpasst und sie muss sich einfach mehr öffnen. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich natürlich auch, wenn das Zölibat jetzt wieder in der Diskussion ist, würde die Kirche das Zölibat abschaffen, würde sie ja auch die katholische Kirche an sich ad absurdum führen, denn das war ja das, was die Kirche letztendlich in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden geprägt hat. Also ich glaube ja auch, also da streiten sich ja im Moment die Fachleute, ich glaube nicht, dass es unbedingt einen Zusammenhang zwischen pädophilen Ausschweifungen und dem Zölibat gibt. Aber das ist eine lange Diskussion und da sind sich ja auch, da gibt es Fachleute, die sagen ja und da gibt es Fachleute, die sagen nein. Ja, Also, ich glaube auch, die katholische Kirche wird gut daran tun und im Moment sieht es ja auch so aus, dass sie alles dran setzen, aufzuklären, weil das ihren Ruf natürlich wiederherstellt und jedes Vertuschen wäre fatal. Exakt, ich sehe das ganz genauso. Mhm. Das muss man jetzt rüberbringen und ich finde es einfach schade und das ist an sich auch der Hauptgrund meines Anrufes gewesen, dass die Eltern überhaupt nicht in der Lage waren, mit diesen Situationen umzugehen. Und das geht natürlich an die Wurzeln, wenn ein 14-Jähriger, der aus dem Internat herausfliegt, als Rufmörder dargestellt wird. Absolut, absolut, grauenhaft. Ganz unerträglich und ich hatte Stubenarrest und all diese Probleme, die damit verbunden sind. Und das ist einfach hart und darauf sollte man auch achten und nicht nur den sexuellen Missbrauch, der in den Internaten oder anderen Einrichtungen vorgekommen ist, sondern auch schauen und untersuchen, wie sind die Kinder und Jugendlichen später zu Hause damit klargekommen. Genau, finde ich einen guten Hinweis. Ich finde, wir sollten aber auch nochmal darauf hinweisen, dass es dieses Problem, weiß Gott, nicht nur in kirchlich organisierten Internaten gab, sondern eben auch in Internaten, die in öffentlicher Trägerschaft waren. Absolut. Guido, ich danke für den Anruf, wünsche alles Gute. Danke. Auf Wiedersehen. Tschüss. Und hier ist Lena und Lena ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Du bist Lena. aber nicht die Lena, die gerade gewonnen hat. Gewonnen hat? Ein Star für Oslo, meine ich. Nein. Das, das wäre natürlich jetzt ganz spektakulär gewesen. Aber ich habe vor einem Jahr schon mal angerufen. Ja. Und da habe ich dir erzählt, dass ich mit 13 vergewaltigt worden bin, magersüchtig geworden bin, auf die Sonderschule gekommen bin. Kannst du dich daran erinnern? Ganz grob, aber nur ganz grob. Erzähl mal ein bisschen weiter. Ja, und dann habe ich ja wieder Essprobleme bekommen und wusste nicht, wie ich mit meinen Eltern drüber reden sollte. Mhm. Aber jetzt ist alles wieder gut bei mir. Also ich habe meinen Hauptschulabschluss gemacht. Ich habe Realschulabschluss mit Qualifikation gemacht. Wow. Hab so gut wie gar keine Essstörung mehr. Wie hast du es geschafft, aus der Essstörung rauszukommen? Durch meinen neuen Freund. Was hat der gemacht? Ja, der liebt mich so, wie ich bin. Ja, gut, das ist natürlich eine gute emotionale Grundlage. Und das hat bedeutet, dass du in ein normales Essverhalten wieder hineingekommen bist? Nein, nicht sofort. Aber so allmählich, ohne professionelle Unterstützung. Nein, ich war auch beim Psychologen danach. Ja. Also nach dem Anruf, wo ich angerufen habe. Mhm. Aber nicht sehr lange, ungefähr 4 Monate. Mhm. Und da hat er mir aber viel zu viel in der Vergangenheit auch rumgepult, wo ich gar nicht so drüber reden wollte. Mhm. Und dann habe ich meinen Freund kennengelernt. Ja, und weiß ich nicht, wie das dann so gekommen ist, aber es hat sich halt so eingebürgert, dass ich dann wieder normal gegessen habe und dass alles gut geworden ist. Also, die Liebe kann schon ein tolles Heilmittel sein, ne? Ja. Ja. Also, du hast einen Freund, du hast die Essstörung im Griff. Ja. Du hast einen tollen Schulabschluss hingekriegt. Ja. Nach all den schwierigen Zeiten, die hinter dir liegen. Ja. Und du bist jetzt 20 Jahre alt, das ist doch eine ganz tolle Erfolgsgeschichte. Ja. Ich finde es viel spektakulärer, dass du jetzt dran bist, als wenn die singende Lena dran wäre. Wirklich. Danke. Kompliment, wirklich. Das ist eine große Sache. Wie geht's denn jetzt weiter? Ja, ich mache im Moment meine Ausbildung. Ja, als was? Heilerziehungspflegerin mit behinderten Leuten. Super. Hab eigentlich jetzt ein gutes Zeugnis bekommen. Ja. Habe jetzt noch ein halbes Jahr und dann mache ich mein Anerkennungsjahr. Und so geht es immer weiter? Ja, dann irgendwann Kinder heiraten, ein Haus bauen. Ja, warum nicht? Ja. Du hast harte Zeiten hinter dir. Mhm. Was würdest du sagen? Ich meine, wie gesagt, du bist erst 20. Was würdest du sagen, was du aus diesen harten Zeiten so für dich gelernt hast? Was nimmst du mit? Dass man alles überwinden kann, wenn man nur dran glaubt, dass man es schafft. Super Satz. Also von mir auch so jetzt. Also ich denke mal nicht, dass mein Freund es so einfach mit mir hat. Ja. Auch so, was vorher passiert ist. Und wenn man so darüber denkt, wie die Sexualität dann gelaufen ist. Und dass da, also jetzt zum Beispiel, wir sind 8 Monate zusammen, hatten aber noch keinen Sex. Mhm. Aber dass der einfach für mich da ist und mir zeigt, dass das, dass nicht gezwungen werden muss und aber ihr habt schon so, ihr kuschelt schon und küsst euch und ja, Zärtlichkeiten. Tun wir uns. Und warum, wie erklärst du dir das, dass es noch nicht zur Sexualität gekommen ist? Ich habe Angst. Warum, also, warum hast du Angst? Ich weiß nicht. Also ich denke, also ich bin dann immer noch so wie bei, ich habe immer dann die Filme von früher so im Kopf, was passiert ist. Und ja, das geht noch nicht so ganz weg. Hm. Was ist in erster Linie dann im Kopf? An was denkst du konkret? Dass es vielleicht wehtut oder... Ja, ich weiß nicht genau, also... Ja. Du sprichst auch ganz offen mit deinem Freund darüber. Ja, weil wenn ich nicht mit ihm darüber reden würde, dann man merkt es ja ganz einfach auch so. Ja. Also, was hast du ihm denn von früher erzählt? Also er weiß, dass ich halt vergewaltigt worden bin. Hm. Weil ich magersüchtig war, wusste er auch. Also habe ich ihm auch erzählt. Ich habe ihm eigentlich alles erzählt. Das heißt, er hat eine gute Grundlage, dich zu verstehen und ja, eben auch vorsichtig mit dir umzugehen. Richtig. Jetzt muss ich nochmal fragen, du warst wie alt, als die Vergewaltigung war? 13. Gab es eigentlich damals eine psychologische Betreuung? Nee. Nee. Nicht. Das heißt, das hast du bisher alles so mit dir ausgemacht? Ja. Hm. Weil das auch das, was du gerade meintest bei dem Psychologen, dass der dir zu sehr in der Vergangenheit gebohrt hat? Ja. Und du wolltest da gar nicht so gern drüber reden? Mm-mm. Mhm. Ich wollte das eher vergessen. Ja. Anstatt darüber zu reden. Ja. Halt. Finde ich auch einen ganz guten Plan. Wenn man gut leben kann, soll man auch ruhig die schlimmen Sachen vergessen. Ja. Wenn man aber irgendwie Probleme hat und irgendwie nicht weiterkommt, dann muss man, glaube ich, an die ein oder andere Sache schon mal ran. Ja, aber es geht ja im Moment noch. Also es ist ja nicht so, dass mein Freund mich jetzt oder dass er sich jetzt vernachlässigt fühlt, nur weil das jetzt alles noch nicht so schnell klappt, sag ich mal so. Hast du denn überhaupt nach dieser schlimmen Tat damals in all den Jahren danach irgendwann mal Sexualität genießen können? Ich habe noch gar keine Erfahrung, nö. Gar nichts? Mhm. Auch nicht mit dir selbst? Nein. Nee. Ja. Also ist schon ein Thema, was ein bisschen heikel ist, ne? Ja. Ja. Naja. Ich glaube, das wird es auch erstmal so bleiben. Ja. Ja, das musst du für dich so beobachten und entscheiden. Wenn es kann ja sein, dass du wirklich dadurch, dass du so einen tollen Freund hast und der dich so liebt, dass ihr das ohne große Worte zu machen bewältigen könnt. Irgendwann. Das würde ich dir sehr wünschen. Also ich denke schon. Also ich bin ja schon viel weiter gekommen, als ich so wollte. Also ich weiß nicht. Aber am Anfang durfte er noch nicht mal meinen Bauch streichen oder mich nackt sehen, sage ich mal. Ja, siehst du, dann sind da ja schon... Und jetzt, also wir gehen auch wohl zusammen duschen, sage ich mal, aber mehr passiert da halt jetzt, sage ich mal nicht. Aber halt, ich bin schon über meinen eigenen Schatten gesprungen, sage ich so. Ich merke schon. Das ist immer so ein kleines Schrittchen weiter, ne? Ja, nicht so schnell, aber so, dass ich für mich selber weiß, dass es mir gut tut und dass ich keine Angst habe oder so. Genau, so muss man es auch machen. Ich glaube, du hast da ein gutes Grundgefühl und mach das auch genauso weiter. Das ist, glaube ich, das ist der richtige Vorgehensweise. Hat dein Freund eigentlich da sehr detailliert nachgefragt nach dieser Vergewaltigung, was da war und wie das war? Ja, hat er. Mhm. Und es war für mich auch gut, ihm das zu erzählen. Also ich habe ihm alles erzählt, ins kleinste Detail. Ja. Weil zum Beispiel, ich kann es überhaupt nicht haben, wenn man meine Arme hinter den Rücken, also über den Kopf festhält. Mhm. Weil dich das an das erinnert. Ja, weil mich das halt daran erinnert, weil meine Hände halt am Bett festgefesselt worden sind. Mhm. Halt. Mhm. Und und das hatte er einmal gemacht so, aber da wusste er das noch nicht. Und dann hat er mich gar nicht wiedererkannt, weil ich war in diesem Moment so in diesem Film, wie das war. Ja. Und dann brach alles auf von damals. Alle Angst und Panik. Richtig. Aber Lena, ich finde, du bist auf einem ganz tollen Weg. Schön, dass du nochmal angerufen hast. Ja. Ich gratuliere dir sehr für deine großen Erfolge. Da kannst du sehr, sehr stolz drauf sein, finde ich. Und wünsche dir für alles Weitere wirklich Glück und nochmal Glück. Danke. Alles Gute. Tschüss. Schönes Wochenende. Danke, dir auch. Tschüss, Lena. Tschüss. Ciao. In der Technik Malte E-Mails und wir sehen uns wieder nächste Woche Montag und hören uns wieder. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin.